Triptychon. Unter diesem Titel erschien 1978 in einer Buchausgabe das letzte Theaterstück von Max Frisch. Jahrelang zögerte der Schweizer Autor, der morgen 100 Jahre alt geworden wäre, das Stück für die Bühne freizugeben. Die eigentliche Uraufführung von Triptychon fand im Deutschlandfunk am 15. April 1979 statt. Wir stellen Ihnen diese Produktion heute Abend noch einmal vor. Im Anschluss daran unterhält sich Michael Langer mit Jürgen Becker, dem Redakteur des Stücks und langjährigen Hörspielleiter des Deutschlandfunks. Triptychon. Drei szenische Bilder von Max Frisch. Das erste Bild. Im Garten gibt es zu trinken. Unser Sohn? Was denkst du? Der ist verheiratet. Und zum Großvater haben sie mich auch schon gemacht. Was mit einem Körper geschieht, wenn er in der Erde liegt, das braucht uns niemand zu sagen, meine ich. Und schon gar nicht auf einem Friedhof. Im Herbst sind die Wahlen. Um das zu hören, was dieser junge Mensch gesagt hat, dazu reisen wir nicht an ein Begräbnis. Was versprichst du dir von Wahlen? Irgendwie hat der Mensch auch eine Seele. Die Macht haben die Banken. Zu trinken gibt es im Garten. Er hat einen schönen Tod gehabt. Heutzutage sind es nicht viele, die zu Hause sterben können. Und 70 ist ein schönes Alter, meine ich. Ein Leben nach dem Tod? Daran hat er nicht geglaubt. Ich habe ihn gekannt, Herr Pastor. Ich habe in seinem Sinn geredet. Hier ist ein Aschenbecher. Ach. Oh, vielen Dank. Es ist der einzige hier. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zu trinken gibt es im Garten. Unser Proll. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war Ostern vor einem Jahr. Er war so guter Dinge. Was haben wir gelacht? Seine Witze werde ich nie vergessen. Ich will nur sagen, Als biologisches Faktum ist der Tod etwas Triviales. Eine Bestätigung der Gesetze, der alle Natur unterworfen ist. Der Tod als Mystifikation, das ist das andere. Ich sage ja nicht, dass sie inhaltslos sei, aber eine Mystifikation. Auch wenn die Vorstellung eines ewigen Lebens der Person unhaltbar ist, die Mystifikation besteht darin, dass der Tod letztlich die Wahrheit über unser Leben ist. Wir leben endgültig. Und was heißt das? Es gilt, was wir leben. Ich meine, die einzelnen Ereignisse unseres Lebens, jedes an seinem Platz, in der Zeit, verändern sich nicht. Und das ist ihre Ewigkeit. Haben Sie schon einmal einen Menschen verloren, den Sie geliebt haben, wie keinen anderen? Warum fragen Sie mich das? Sie denken so vernünftig. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Darauf sagte er zu Thomas: Siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott. Jesus aber erwiderte ihm: Weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Frau Paul, ich muss mich verabschieden. Die Wahrheit ist die Wahrheit, auch wenn Ihr verstorbener Gatte sie nicht erkannt haben mag. Er wird sie erkennen, Frau Paul. Das ist meine Gewissheit. Mathis, ich weiß, du hast keinen Pastor haben wollen. Wie oft habe ich das gehört? Es war nicht anders zu machen. Jetzt sind alle im Garten. Du hast einen schönen Tod gehabt, Mathis. Das sagen alle. Heutzutage gibt es nicht viele, die zu Hause sterben können. Denk an deine arme Schwester. Und 70 ist ein biblisches Alter. Heute ist es schon eine Woche, seit du zum letzten Mal deine Angelrute genommen hast. Genau eine Woche. Und überall stehen noch Schuhe von dir. Dann denke ich immer, wenn es anfängt zu regnen, kommst du nach Haus. Von deinen alten Spanienkämpfern ist nicht einer gekommen. Der junge Pastor hat auch ganz Richtiges gesagt. So soll der Tod uns eine Mahnung sein, dass wir einander in Liebe begegnen, jeden Tag. Und dann sitze ich neben dir, Mathis, die ganze Nacht. Und plötzlich sagst du: Jetzt möchtest du allein sein. So hast du gesagt. Und am anderen Morgen, als ich dir den Tee bringe, bist du tot. Immer ist das nach deinem Kopf gegangen. Du hast keine Angst vor dem Tod. Wie oft hast du das gesagt? Immer hast du nur an dich gedacht. Ich habe den Arzt gerufen. Ich habe dich gepflegt, Mathis. Tag und Nacht. Habe ich nicht 26 Jahre lang mit dir gelebt? Überall stehen noch Schuhe von dir. Ich habe dir immer geglaubt, Mathis. Anders hast du mich ja nicht ertragen. Sonst hast du wieder deine Angelrute genommen. Immer habe ich geglaubt, du hast alles geordnet. Nichts ist geordnet. Ach, Mathis, was habe ich mir alles gefallen lassen? Nur damit du wieder nach Hause kommst. Und jetzt, was kann ich dafür, dass du hast sterben müssen? Was habe ich dir getan? Einmal sterbe ich auch. Sterben müssen wir alle. Übrigens ist auch in deinem Sinn geredet worden. Der junge Mann hat es gut gemeint. Ich glaube, die meisten fanden es peinlich. Wer hat ein Taxi bestellt? Jemand hat ein Taxi bestellt. Ich habe dich nicht wie ein Trottel behandelt. Vielleicht hat dein Mannequin dich wie ein Trottel behandelt. Ja. Ich habe verboten, dass sie hierher kommt. Soll ich dieser Person vielleicht mein Beileid aussprechen? Ich kann es nicht hindern, dass sie draußen auf dem Friedhof herumsteht. Mit einem einzigen Röslein in der Hand. Du wirst mich strafen, weil ich lebe. Wie kannst du so etwas sagen, Matthias, nach 26 Jahren? Ich sei dir unsympathisch. So hast du gesagt, intellektuell unsympathisch. Und weißt du, Mathis, immer hast du bestimmt. Aber eines lasse ich mir nicht verbieten. Ich glaube an ein Wiedersehen. Schauen Sie mich an. 2 Kilo in einer Woche. Habe ich Ihnen von meiner Fleischvergiftung erzählt? Das kommt noch dazu. Scampi. Sie können essen, so viel Sie wollen. Nur keine Kohlenhydrate. Und woher kommen Sie? Aus Kanada. Das sage ich ja, eine Sache der Aufklärung. Fleisch, so viel Sie wollen, sogar Speck. Nur keine Kartoffeln, kein Brot, keine Teigwaren. Wenn das Volk einmal weiß, was gespielt wird, so sind die Herren weg vom Fenster. Halten Sie meine Tasche. Ich muss nochmals nach Ihrem Namen fragen. Francine, ich meine nicht Swedenborg und solche Leute, die sich auf ihre Halluzinationen berufen. Ich meine bloß, so einfach ist das nicht. Kein Bewusstsein ohne biologische Grundlage. Woher wissen Sie das? Eine Seele ohne Leib. Auch Platon liefert dafür keinen Beweis, das stimmt. Und trotzdem hält Platon eine solche Existenz für wahrscheinlich. Wie Bloch übrigens auch. Es gibt ja auch nicht nur die kleine Logik. Es gibt auch eine große. Sie wollen in die Stadt? Wenn es Ihnen recht ist, fahre ich Sie gerne. Ich muss auch in die Stadt. Was ist das Thema Ihrer Dissertation? Wie gesagt, Sophie, in diesem Sommer kommst du zu uns. Wir gehen nicht mehr ans Meer. Entweder ist es kein Strand, man schürft sich an den Felsen und es wimmelt von Meerigeln. Oder es wimmelt von Menschen im Sand. Das ist heute keine Erholung mehr. Warum wollt ihr schon gehen? Na, wie gesagt, Sophie, in diesem Sommer sind wir in den Bergen. Kleines Chalet, aber da kannst du spazieren, Sophie, ohne eine einzige Menschenseele zu sehen. Na, du rufst uns an. Mathis, hast du gehört, was sie so reden? Irgendwie hat der Mensch eine Seele. Es kommt nicht auf die Kalorien an. Mathis, wo bist du? Das zweite Bild. Ich fische. Das sehe ich. Warum fragen Sie denn? Früher standen hier Birken. Hier, ja. Hier habe ich einmal gesessen. Es geschieht nichts, was nicht schon geschehen ist. Und ich bin Anfang 30. Es kommt nichts mehr dazu. In diesem Sessel habe ich geschaukelt. Es kommt nichts dazu, was ich nicht schon erfahren habe. Und ich bleibe Anfang 30. Was ich denke, das habe ich schon gedacht. Was ich höre, das habe ich gehört. Es ist wieder April. Früher standen hier Birken. Lauter Birken. Und das war noch ein natürlicher Bach, kein Kanal. Zu meiner Zeit. Ein Bach mit Steinen drin. Das ist aber lange her. Damals gab es hier Forellen. Ich weiß. Ein Bach mit Steinen drin, das stimmt, und mit Algen auf den Steinen, sodass man ausrutschte, wenn man barfuß über die Steine gehen wollte. Und daher die grünen Flecken an den Hosen. Sie fangen ja gar nichts. Das kann aber nicht stimmen, dass Sie sich an die Birken erinnern. Wann ist denn das Karosseriewerk gebaut worden? Damals sind die Birken verschwunden. Ich weiß. Wie alt sind Sie denn? 41. Das war aber lang vor dem Krieg, als die Birken gefällt wurden. Und Sie sind 41. Das ist ja gar nicht möglich, dass Sie sich an die Birken erinnern und an den natürlichen Bach. Wie hier die Vögel zwitschern. Wie auf einem Friedhof. Darf ich Sie etwas fragen? Warum haben Sie Hand an sich gelegt? Ich bin nicht mehr neugierig. Haben Sie etwas gesagt? Nein. Ich auch nicht. Warum fischen Sie gerade hier? Hier bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Hier hat es Freuden gegeben, das sagen Sie ja selber. Hier haben wir Indianer gespielt. Hier bin ich ins Gefängnis gekommen. Später einmal. Unser Nachbar ist auch hier. Es ist grauenvoll. Die Toten lernen nichts dazu. Herr Proll. Ich fische. Ich sitze in Ihrem weißen Sessel. Es ist April. Ich bin gekommen, um von Ihnen einen Rat zu hören. Sie möchten mich nicht wiedersehen, Proll? Sie heißen Proll? Ja. Ich auch. Sie heißen auch Proll? Ich verstehe, du kannst mich nicht erkennen. Du hast mich nicht als alten Mann gesehen. Ich bin älter geworden als du, Vater. Mathis? Man wird kurzsichtig. Wieso bist du ins Gefängnis gekommen? Schwächung der Wehrkraft. Was heißt das? 6 Monate. Genau gesagt, Festungshaft. Weil ich nach Spanien gefahren bin damals. Wieso nach Spanien? Um den Faschismus zu verhindern, damals. Das hast du ja alles nicht mehr erlebt, Vater. Jetzt hättest du ziehen sollen. Meinst du? Klar. Wie alt ist Mutter geworden? Sie musste in einem Warenhaus arbeiten, nachts, als Putzfrau. Sie war tüchtiger, als du gemeint hast. Später hatte sie einen Kiosk und machte jedes Jahr eine Reise. Nach deinem Tod blühte sie richtig auf. Das sagte sie selber. Ich habe mehr vom Leben, seit ich Witwe bin. Was hast du für Köder? Würmer. Schau her. Ja, Vater. So macht man das. Ja, Vater. Und noch einmal herum. Ist das nicht meine Angelroute? Ja, Vater. Weiter unten am Kanal sitzen 11 Gastarbeiter. Aber die verstehen nur Türkisch. Der Herr, der am Gerüst gespart hat, so dass es eingestürzt ist, sitzt weiter oben am Kanal. Und der versteht kein Türkisch. Was wollen Sie damit sagen? Herr Pastor, es gibt kein Gericht. Und du bist einfach von zu Hause weggegangen, als Mutter allein war. Nach Spanien. Ja, Vater. Ich rede mit dir, Katrin. Ich kenne deine Vorträge. Ich finde es keinen Quatsch, was ich gesagt habe wegen der Sprache. Ich bin nicht Linguist, aber das wissen wir beide. Die Sprache, die du brauchst, ist eine Männersprache. Weswegen zitierst du jedes Mal Sigmund Freud? Weil es eure Sprache noch nicht gibt, die Sprache der Frau. Wie soll die Frau ihr eigenes Befinden ausdrücken in dieser Männersyntax? Wenn ich lese, was Frauen heute schreiben, so verstehe ich es Wort für Wort. Und das bedeutet, dass die Frau, wenn sie sich aussprechen will, denken muss wie der Mann, unter dem Zwang dieser Syntax, die der Mann sich geschaffen hat. Kein Satz ohne Tätigkeitswort. Hörst du zu? Xaver, wir sind tot. 10 Tage habe ich auf dich gewartet. Ich habe gehört, was du zu sagen hast. Wir können alles noch einmal sagen und es ändert nichts, Xaver. Langsam weiß man es. Du hast gesagt, meine Intelligenz ist eine Nummer zu klein. Und vielleicht hast du recht. Wir haben uns angeschrien. Wir haben uns versöhnt, um wieder von vorne anzufangen. Wir haben uns geküsst. Wir haben zusammen gekocht. Wir sind zusammen ans Meer gefahren. Wir haben zusammen gewohnt. Haben wir uns nicht versöhnt? Ja, Xaver. Immer wieder. Trotzdem bist du weggelaufen. Wir sind tot, Xaver. Wie heißt dieser Bach? Bach ist gut. Das war mal ein Bach, bevor das Karosseriewerk gebaut wurde. Schauen Sie mal in dieses Wasser. Zu meiner Zeit hat man im Wasser gesehen, ob der Himmel bewölkt ist oder nicht. Welche Tageszeit es ist. Sehen Sie, ob dieses Wasser überhaupt fließt? Ich nicht. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich bin gelernter Mechaniker. Was kann einer dafür, wenn er arbeitslos ist? Ich habe Schulden gemacht, um die kleine Tankstelle zu pachten. Shell. Woher wissen Sie das? Es steht auf Ihrem Rücken. Hier gibt es keine Tageszeit. Wie sind Sie gestorben? Fragen Sie meinen Sohn. Ja, Fräulein Szymanski, so haben Sie gesessen. Genau so. In meinem Sessel. Manchmal hast du geschaukelt. Schön haben Sie es hier, Herr Poll. Du bist gekommen, um Rat zu hören von einem alten Mann. Dabei kannten wir uns gar nicht. Wir sahen uns zum ersten Mal. Zum zweiten. Einmal, so sagtest du, bist du in meinem Antiquariat gewesen, aber da hatte ich dich nicht bemerkt. In ein Antiquariat kommen viele junge Leute. Ich habe keinen Rat gegeben, Katrin. Ich habe ja diesen jungen Mann nie gesehen. Ich habe bloß zugehört. Mein Zahnarzt, der dich heiraten will, ein Akademiker. So sagtest du. Und dass du ihn überhaupt nicht liebst. Aber ein guter Kerl. Und er weiß es auch, dass du nur heiraten würdest, um nicht mehr als Mannequin arbeiten zu müssen. Warum schauen Sie auf meine Füße? Weil du die Schuhe ausgezogen hast. Vielleicht bin ich zu lang geblieben. Ich habe überlegt, was einer jungen Frau, die kein Mannequin sein will, zu raten ist in unserer Gesellschaft. Du hast erzählt, was du studieren willst. Soziologie. Psychologie. Ich strecke meine Mütze nicht mehr hin. Die Toten betteln nicht. Sie fluchen nicht einmal. Sie pinkeln nicht, die Toten. Sie saufen nicht und fressen nicht. Sie prügeln nicht, die Toten. Sie ficken nicht. Sie wandeln in der Ewigkeit des Vergangenen und lecken an ihren dummen Geschichten, bis sie aufgeleckt sind. La mort est successive. Diderot. Sie habe ich einmal getroffen, Mann. Um die Wahrheit zu sagen, Sie haben mich getroffen. Einmal auf den Arsch, einmal auf den Kopf. Aber da haben Sie eine Uniform getragen. Stimmt's? Eine blaue Uniform mit weißem Gürtel. Und die Flöte, die Sie da haben, ist ein Gummiknüppel gewesen. Klaas? Was machst du denn? Nichts. Nichts. Ich habe gedacht, du hast die Zeitungen schon gelesen. Ich sag ja nichts. Du mit deiner Ordnung. Hast du nichts anderes zu tun, wenn du zu Hause bist, als nachzuschauen, ob im Badezimmer meine Fläschchen und Tuben wieder offen herumliegen und durch das ganze Haus zu gehen, um alle Schranktüren zu schließen? Katrin. Ich hätte schon noch aufgeräumt. Was ist los? Ich schreie nicht. Ich gehe dir auf die Nerven. Nicht du, Katrin, nur das Haar im Klo. Ich weiß. Trotzdem ziehst du die Spülung nicht. Ich habe sie gezogen. Hast du? Das ist einfach nicht wahr. Katrin, das ist kein Vorwurf. Wir leben zusammen, Katrin, und wir sind glücklich. Es sind nur Kleinigkeiten, die mich melancholisch machen. Er sei glücklich, sagt er. Ich kann nicht mehr. Sie können nicht mehr, sagt sie. So haben wir unsere Zeit verbracht. Er meint es nicht als Vorwurf. Jetzt ist schon wieder April. Hier. Ja, hier ist's gut. Und worüber haben wir jetzt geredet? Das wissen Sie auch nicht mehr? Habe ich wieder von Spanien erzählt. Du hast dich scheiden lassen, es ist wieder April, du hast einen Freund zu Hause, er ist Student und ihr wohnt zusammen, ja. Und warum bist du wiedergekommen? Sie haben von Spanien erzählt. Wie ist das, Herr Broll, wenn man alt wird? Möchte man alles noch einmal erleben? Und immer wieder? Wie sind Sie gestorben? Tragisch. Warum lachen Sie? Neuschnee. Die ganze Nacht. Neuschnee auf eine gefrorene Unterlage. Dann Föhn. Ich weiß nicht, Herr Pastor, ob Sie sich in den Bergen auskennen. Schon am Vormittag haben wir Lawinen gehört. Wir haben es vermutet, dass dieser steile Hang nicht halten wird. Ich habe gelacht, als es plötzlich gekracht hat. Bumm. Nicht laut, dumpf. Bumm. Als breche der ganze Berg auseinander. Zuerst das Schneebrett, wie befürchtet. Schnee bis zur Hüfte. Man steht wie eingemauert und kann nicht weg. Wie im Traum. Und dann erst die eigentliche Lawine. Sie sind fürs Vaterland gestorben. Erstickt. Wahrscheinlich sind die 9 anderen auch erstickt, die ganze Patrouille. Haben Sie die Zeremonie übernommen? Nein. Die Einheimischen, die diesen Hang natürlich kennen, haben uns gewarnt. Ich habe es unserem Hauptmann gesagt, bis er gebrüllt hat. Ihr Hosenscheißer, ihr Hosenscheißer. Er bestand darauf, dass wir den Hang überqueren, ohne ihn. Zwecks Übung im Gehorsam. Warum leben die Leute nicht? Ach, armer Jorik. Er hat mich 1000 Mal auf seinem Rücken getragen. Und jetzt, wie schaudert meine Einbildungskraft davor. Mir wird ganz übel. Hier hingen diese Lippen, die ich geküsst habe. Ich weiß nicht, wie oft. Wo sind nun deine Schwänke? Deine Sprünge? Deine Lieder. Man hörte mir zu. Ich hatte die Rolle meines Lebens und 27 Vorhänge am Abend. Eines Morgens, als ich erwachte, lag ich auf einer öffentlichen Bank und die Leute klatschten nicht, sondern gingen vorüber. Ich musste mich nicht mehr verbeugen. Ich musste nicht zur Probe. Ich musste pinkeln. Das war gerade alles und nicht wenig. Sonst wäre ich liegen geblieben. Schon damals. Hören Sie zu, Herr Pastor. Ich erzähle, wie ich gestorben bin. Es dauerte 30 Jahre. Man ist nicht plötzlich tot. Früher standen hier Birken und das war noch ein natürlicher Bach. Das Karosserieberg hat alles kaputt gemacht. Das ganze Gelände haben sie gekauft. Ich bin hier geboren, aber die Juden sind nicht hier geboren. Früher gab es hier Forellen. Ja, Fräulein, wir möchten einen Ballon. Wie bitte? Korb für 2 Personen. Aber selbstverständlich, Fräulein. Ausgerüstet mit Sandsäcken, damit man nochmals aufsteigen kann, wenn da gerade ein Sumpf ist oder eine Hochspannungsleitung. Sie muss nachfragen, wie viel Sandsäcke inbegriffen sind. Das genügt, Fräulein, das genügt, glaube ich. 1 Dutzend pro Person. Wie bitte? Die Rechnung geht an die Firma, wie immer. Antiquariat Paul, Frankengasse 21. Das spielt keine Rolle, Fräulein. Hauptsache, es ist ein Luftballon. Silbergrau. Weiß. Haben Sie einen weißen? Weiß wie Schnee. Weiß wie Schnee, gefüllt mit Helium oder was Sie heutzutage haben. Sie muss nachfragen. Und wohin fliegen wir? Das sei unberechenbar, sagt sie, je nach Windverhältnissen. Jedenfalls brauchen wir uns nicht zu kümmern um den Osterverkehr. Natürlich kann es sein, dass wir tagelang über dem Ruhrgebiet hängen, sodass wir ersticken. Oder über den Vatikanischen Gärten, sodass die Schweizer Garde sich aufregt. Und wer darf die Leine ziehen? Gleichberechtigung, Katrin, Gleichberechtigung. Das ist ausgemacht? Das ist selbstverständlich. Du hast 12 Sandsäcke, ich habe 12 Sandsäcke. Ein Schnitt mit dem Messer und schon schwebt man wieder. Und beide haben eine Leine, das ist klar, und wenn ich ausgestiegen bin, zum Beispiel altershalber, so steigt er wieder zum Himmel, der weiße Ballon. Katrin Schimanski schwebt weiter. Paul, ich liebe Sie. Ich habe mich nicht in der Zelle aufgehängt. Das hat man manchmal im Sinn, aber getan habe ich es nicht. Wenn man ein gutes Betragen zeigt, wird man begnadigt. Nach 10 Jahren, das ist üblich. Und ich habe ein gutes Betragen gezeigt. Das steht in den Akten. 3 Jahre draußen im Moor, 6 Jahre in der Sägerei, bis ich den Unfall hatte. Sie haben gesagt, Simulant, weil es Samstag gewesen ist und der Doktor wollte segeln. Ich bekam eine Spritze. Heute in einem Jahr wäre ich begnadigt worden. Früher standen hier Birken und es war noch ein natürlicher Bach zu meiner Zeit. Ein Bach mit Steinen drin und mit Algen auf den Steinen, sodass man ausrutschte, wenn man barfuß über die Steine ging. Das haben Sie erzählt. Dort stand das Karosseriewerk. Was stand dort? Das Karosseriewerk, die Hoffnung meines Vaters, der unbelehrbar war. Wenn er als Tankwart wieder ein Trinkgeld bekam, so hielt er die Wagentür und fand die Welt in Ordnung. Abgesehen von den Juden. Der dort ist mein Vater gewesen. Der Schellmann? Und die Greisin dort im Rollstuhl, sie ist meine Mutter. Anna? Ja, Stefan, ja. Du bist alt geworden. 87. Ich habe immer gedacht, du bist kränklich, Anna, du schaffst es nicht. Das war die schwere Zeit. Ich habe Schulden hinterlassen. Ja, Stefan, ja. Wie viel denn? Vergiss das. Unser Bub hat's nicht vergessen. Weil er dich nicht mag. Je länger er dich überlebt hat, umso weniger. Weil du immer gesagt hast, so macht man das, schau her, so macht man das. Das ist der Dank. Es hat sich halt vieles gewandelt, weißt du, in den Auffassungen. Plötzlich finden sie, sie haben eine falsche Erziehung bekommen. Ja, Stefan, so ist das. Ich habe gedacht, wenn einmal das Karosseriewerk kommt, dann ist es gekommen, das Karosseriewerk. Aber mich haben sie nicht gebraucht, obschon ich hier geboren bin und ein gelernter Mechaniker. Das weißt du. Und dann habe ich gedacht, eine Tankstelle. Das weiß ich. Das hätte ich auch geschafft. Ja, Stefan, ja. Trotz dieser Zinsen. Stefan, du bist zu früh gestorben, bevor die Autobahn gebaut wurde. Und nach dem Krieg erst, Stefan, das war ein Aufschwung. Das alles verstehe ich ja nicht. Plötzlich konnte man meinen, der Krieg habe sich gelohnt. Also, du bist meine Witwe. Ja, Stefan, ja. Du bist schöner geworden, Anna. Das ist Carlos. Er ist 19. Was macht er? Ich habe ihn 30 Jahre überlebt. In den ersten Wochen hatten wir nur diese englischen Gewehre, Modell aus dem Ersten Weltkrieg. Manchmal passte unsere Munition nicht dazu. Er ist Taglöhner gewesen. Ich habe ihn Schreiben und Rechnen gelehrt. Das haben Sie erzählt. Nachher ist das mein Gewehr gewesen. Dort grüßt Sie jemand. Er möchte Sie sprechen, scheint es. Gehen wir. Hier wimmelt es von Menschen. Ostern. Man ist nicht plötzlich tot. Ich fraß zu viel. Drum wurde sie so schwer, die Leiche in mir. Und wenn ich fastete, wurde sie mager. Aber ich wusste schon, dass ich sie nie wieder los werde, die Leiche in mir. Ich führte sie in Gesellschaften, wo man redete, wo man Meinungen hatte. Und man hörte mir zu, obschon meine Leiche sich langweilte über meine Meinungen. Sie stank noch nicht. Und die Haare hatte ich und alles, was ein Mann haben soll. Und die Frauen waren verliebt in meine Schwermut. Ich verbeugte mich Abend für Abend. Ich trat an die Rampe und verbeugte die Leiche in mir. Eines Morgens, als ich erwachte auf einer öffentlichen Bank, die Heilsarmee redete mir zu. Und für eine warme Suppe sang ich Halleluja. Ich hatte eine kleine Schere in der Tasche und schnitt meine Fingernägel noch 30 Jahre lang. Ich weiß, Herr Pastor, man liebt einen Menschen so, wie er ist, oder man liebt nicht. Die Tuben und die Dosen, die sie immer offen lässt, und die Tageszeitung auf dem Boden und das Haar im Klo, ich weiß, das sind Lappalien. Ich habe auch kein Wort mehr gesagt. Was kann Katrin dafür, dass Unordnung mich melancholisch macht? Katrin ist anders. Herr Pastor, ich habe mir Mühe gegeben. Sie hat trotzdem auf Scheidung bestanden. Wie sind Sie gestorben? Ja, ja, Stefan. Ja, ja. Nicht einmal angeln kann er. Das hast du schon immer gesagt. Es wird nichts aus ihm. Du hast dich immer geärgert über unseren Bub. Und du hast ihn immer in Schutz genommen. Immerhin hat er ein Diplom. Typograf. Ja, ja, Stefan, du meinst immer, nur du hast gearbeitet. Du als Vater. Nur du bist arbeitslos gewesen. Ich bin nicht zu Demonstrationen gegangen. Trotzdem bist du arbeitslos gewesen. Hab ich die Internationale gesungen? Nein. Wovon hat er denn gelebt? Später hat er mit seinen Genossen zusammen eine kleine Druckerei gemacht. Das ging nicht schlecht. Das hat er ja gelernt. Aber dann ist ihre Druckerei verboten worden, weil sie so Broschüren gedruckt haben. Und damals hat Tiss mich verachtet. Und ich habe geweint. Hat mir seine Wäsche gebracht und ich habe ihm gekocht. Mensch muss ja essen, wie er gelöffelt hat. Ohne ein Wort, weil er mich verachtet hat. Aber wenn man leben muss von einem Kiosk, so muss man verkaufen, was die Leute verlangen. Nicht einmal angeln kann er. Ja, und nach dem Krieg hatte er ein Antiquariat. Da ging es ihm plötzlich ganz gut. Er hatte Bücher, die es in den richtigen Buchhandlungen gar nicht gibt. Weißt du, was ein Antiquariat ist? Schwester! Wen suchen Sie? Ich suche eine Vase. Wenn Sie etwas Geduld haben. Eine große. Ilse, warum redest du nicht mit deinem Vater? Er braucht mich ja nicht. Das sagst du. Er hört ja gar nicht zu. Er ist aber oft mit dir gewandert. Das habe ich in seinem Album gesehen. Da hast du noch Zöpfe gehabt. Ilse. Dein Vater hat dich mit seiner Windjacke gedeckt. Oh ja. Weil es kalt gewesen ist. Und zwischen den Felsen hat er ein Feuer gemacht. Damit dir nicht friert. Oh ja. Hat er dir nicht zugehört? Oh ja, als ich ein Kind war. Das hast du alles vergessen? Nein, Großmutter. Und das Fahrrad? Das weiß ich nämlich, weil er wieder kein Geld hatte, dein Vater. Und er hat es bei mir gepumpt, weil du dir ein Fahrrad gewünscht hast. Ilse, und du hast es bekommen. Oh ja. Bist du nicht ungerecht? Ich habe ihm geschrieben, als ich mich verlobt habe. Und darauf hat er mir eine Ansichtskarte geschickt. Das sagtest du. Eine Ansichtskarte. Weiter nichts. So war er manchmal. Einmal bin ich an seinem Grab gewesen. Und es war wie immer, wenn ich ihm etwas habe erzählen wollen. Das ist seine Tochter? Ein liebes Kind. Manchmal hat sie mir am Kiosk geholfen, nach der Schule. Sie hat mit der Schere die Titel abgeschnitten von den unverkauften Zeitungen, damit sie nicht verrechnet werden. Ilse, lach nicht, das ist verlangt, weißt du. Tadellose Kleidung, aber keine Extravaganz. Ein weißes Hemd ist Vorschrift. Sie legen Wert darauf, die Kunden, dass ich aussehe wie aus guter Familie oder wie ihresgleichen. Eine Bank gründet auf Vertrauen. Der wird sie nie heiraten. Das habe ich ihr gesagt. Wenn Wenn die Bank erfährt, dass der Schwiegerpapa ein Roter ist, das mögen die nicht. Wie sind Sie gestorben? Keine Ahnung. So jung? Wir haben nicht damit gerechnet, dass in der Schalthalle noch jemand da ist nach Feierabend. Ich habe alles gestanden. Sie haben sich überhaupt nicht zur Wehr gesetzt. Auch das habe ich zugegeben. Sie haben Noten gezählt und gar nicht begriffen, was los ist. Ich wäre begnadigt worden, weil ich ein gutes Betragen gezeigt habe. Heute in einem Jahr. Ich würde so etwas nie wieder tun. Das ist die Wahrheit. Ich bin sicher. Warum glaubt man mir nicht? Sie sind immer sehr ordentlich gewesen und pünktlich. Das habe ich alles gehört. Sie sind verlobt mit einer Krankenschwester? Ich habe sie erschossen. Ja. Von hinten. Ja. Jetzt sehen Sie mich. 9 Jahre habe ich gesessen und darüber gegrübelt. 9 Jahre. Er fragt nicht einmal, wie ich heiße. Die Vase. Danke, Schwester. Danke sehr. So hat er ausgesehen? Dein Rosenkavalier. Wie soll ich ihn anders nennen? Du hast seinen Namen verschwiegen. Ich habe nur die Rosen gesehen in deinem Zimmer. 35 Stück. Langstielig. Warum grüßt ihr euch nicht? Ich verstehe. Proll, ich brauche einen Mann. Und einen neuen Mantel. Sie verstehen überhaupt nichts, Proll. Weil Sie ein Bourgeois sind, Proll, wie alle anderen. Alle wollten mich besitzen. Katrin hat ihre Sachen nie abgeholt. Bourgeois, das Wort hatte sie von dir. Sobald ihr etwas nicht in den Kram passte, kam sie mit diesem Wort, Bourgeois. Nur du bist kein Bourgeois, du nicht, weil du an der Schreibmaschine hockst und die Revolution schreibst. Was willst du mir sagen? Als sie einfach aus unserer Wohnung weggelaufen ist, habe ich 10 Tage gewartet und 10 Nächte. Dann habe ich ihre Sachen zu dir gebracht. Ich habe gedacht, sie ist bei dir. Sie hat dich bewundert, wie du über Bakunin geredet hast. Du hast dir Sigmund Freud erschlossen, Marcuse, und was du geschrieben hast, alles hat sie überzeugt. Ich habe gedacht, ihr habt ein Verhältnis, schon lang, und ich hatte nichts dagegen. Dass Katrin bei dir wohnt, überhaupt nichts. Das hast du ihr eingeredet. Was habe ich ihr eingeredet? Dass ich sie besitzen wolle. Du meinst, das merkte Katrin nicht selbst? Ich habe sie im Sarg gesehen. Du hast sie geliebt als das Mannequin, das deine Idee von Emanzipation vorzuführen hat. Wenn jemand anders als du sie überzeugt hat, so hast du gezweifelt an ihrer Intelligenz. Du kannst nicht glauben, dass Katrin selber denkt. Ja, das sagtest du. Xara, du bist ein Bourgeois. Ich habe sie im Sarg gesehen. Hat dieser Kerl kein Gefühl? Was sagen Sie? Ich sage, was Hamlet, Prinz von Dänemark, gesagt hat, als der Totengräber gesungen hat am Grab seiner Ophelia. Bum, bum, in jungen Tagen, ich liebe ein Tät, das dünkte mir so süß. Die Zeit verbringen, ach, früh und spät, behagte mir nichts wie dies. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben. Schlafen. Vielleicht träumen. Mutter. Was willst du sagen? Du bist zufrieden mit deinem Leben? Ja. Möchtest du nochmals leben? Noch nein. Wohin möchtest du jetzt? Zum Bach. Da ist aber kein Bach mehr. Hat dich der junge Pastor auch gefragt? Er fragt alle. Es ist sein Amt gewesen, die Leute zu vertrösten auf das Leben nach dem Tod. Und er kann es nicht fassen, dass er hier kein Amt mehr hat. 10 Tage habe ich gewartet. Dann habe ich deine Sachen zu Jonas gebracht, weil ich gedacht habe, du bist bei Jonas. Warum hast du kein Zeichen gegeben? Dann habe ich gehört, du arbeitest bei Proll in seinem Antiquariat. Der alte Proll tut mir leid. Der einzige Mann, der dich als Persönlichkeit sieht. Und zum Schluss hast du ihn auch verführt. Im Grunde ekelst du dich vor ihm. Du gibst dir Mühe, weil du jemanden brauchst, der dich für intelligent hält. Und Herr Proll gibt sich Mühe, das glaube ich. Er ist ein Greis. Er ist gütig, weil er ein Greis ist und Angst hat, allein zu sein. Das alles hast du mir auf dem Bahnsteig gesagt, als ich geheult habe. Und ich habe es mir überlegt, was du gesagt hast, Xaver. Die ganze Nacht. Wer kann das Fenster nicht schließen? Ich habe in die Nacht geschrien, können Sie das Fenster nicht schließen? Seit wann hast du Schlaftabletten gesammelt? Jetzt habe ich's wieder. Vielleicht auch träumen? Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die 1000 Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil. Es ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Sterben. Schlafen. Schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen. Ich habe dich im Sarg gesehen. Hast du? 1 Stunde lang. Hast du dich erinnert, wie ich gelacht habe über deine Vorträge in der Küche, wenn du das Geschirr gespült hast? Und wie du mir mal eine Ohrfeige gegeben hast, weil ich dir eine Ohrfeige gegeben habe. Und wie kindisch ich mich benommen habe auf dem Bahnsteig. Ich habe gesprochen zu dir. Ich habe es nicht gehört. Du hast mich also gesehen. 1 Stunde lang. Mit der spitzen Nase aus Alabaster. Und mit den weißen Lippen, die beinahe lächeln. Und mit diesen Händen, die plötzlich wieder keusch sind. Ich habe sie nicht geküsst. Danke. Was willst du mir eigentlich sagen? Wir verletzen uns nicht mehr, Xaver. Wir sind tot, Xaver. Und es bleibt, dass wir einander nicht erkannt haben. Ich weiß, ich weiß. Ich hätte mich eher melden müssen. Das hatte ich auch immer vor. Einmal sind wir Freunde gewesen. Plötzlich ist es zu spät. Dabei habe ich oft an dich gedacht. Ob du es glaubst oder nicht. Es war ein Schlag für mich, als ich eines Tages deine Todesanzeige las. Sogar geträumt habe ich von dir. Warum haben wir uns nicht ausgesprochen? Mathis Proll. Ja. Du hast dich nicht verändert. Du stehst da und angelst, während ich darauf warte, dass wir uns versöhnen. Wir haben in der gleichen Mannschaft gerudert. Du hast mir beim Diplom geholfen. Als du von deinem Spanien zurückgekommen bist, hast du ein 1/2 Jahr bei mir wohnen können. Dafür bin ich dir dankbar gewesen. Also, Ich habe mit Sophie geredet. Das war nach deinem Begräbnis und ich habe offen geredet. Es stimmt, dass ich da und dort gesagt habe, Proll ist ein Stalinist und bleibt ein Stalinist. Das habe ich nicht gehört. Aber es hat dir geschadet. Wann ist dieser Aufstand in Ungarn gewesen? 1956. Das ist lange her. Matthias, das meine ich ja. Du bist Direktor geworden. Was hat das damit zu tun? Sonst weiß ich wenig von dir. Später hat jemand erwähnt, dass du an zwei Stöcken gehst. Warum hast du nie angerufen? Der Arthritis? Immerhin hast du gewusst, dass ich lebe und wir haben in derselben Stadt gewohnt. Sophie hat mich verstanden, glaube ich. Es war eine schwierige Zeit, damals. Ich habe nicht mehr angerufen, als dein Telefon überwacht wurde. Das ist wahr. Aber du hast auch nicht angerufen. Kein einziges Mal. Du hättest ja von einer Kabine aus anrufen können. Du musst schon verstehen, ich hatte den Eindruck, du verachtest mich. Übrigens habe ich dir später einmal einen Brief geschrieben, aber nicht abgeschickt. Einmal bin ich auch in deinem kleinen Antiquariat gewesen. Wann? Du bist gerade nicht da gewesen. Hast du gefunden, was du brauchtest? Ich wollte dich um Entschuldigung bitten, Matthias. Ich habe gedacht, zwei Männer von Verstand, zwei erwachsene Männer wie wir, man kann doch reden miteinander. Einmal sind wir Freunde gewesen. Ich bin dir gleichgültig. Xaver hat mir deine Sachen gebracht. Ist deine Revolution gekommen? Ich glaube nicht. Du bist auf die Barrikaden gegangen. Nein. Du blutest aber. Sie haben in die Menge geschossen. Das ist eine schwierige Stelle. Darf ich Sie etwas fragen? Herr Pastor, ich habe wenig Talent, das weiß ich. In der Klinik habe ich überhaupt nicht üben können. Ich verstehe. Ich bin rekonvaleszent. Ich verstehe. Also ist es nicht Krebs. Sonst hätten Sie mich nicht nach Hause gelassen. Glauben Sie an Gott? Das hat mich ein Kollege von Ihnen auch schon gefragt. Ein Katholischer. Die Klinik ist katholisch. Es gibt nur einen Gott. Das sagte Ihr Kollege auch. Wissen Sie, Herr Pastor, als ich zur Polizei gekommen bin, ich habe eine Lehre als Bauzeichner gemacht. Aber dann gab es keine Stelle. Und ich bin Handballer gewesen, ein guter Handballer. Und da kam dieses Plakat. Für gesunde junge Männer ein männlicher und sicherer Beruf. Meine Braut damals fand es lausig, dass ich mit 26 Jahren schon an die Pension denke. Heute sind wir froh drum, sehen Sie. Heute sind wir froh drum. Ich bin Adjunkt. Ich habe keinen Schießbefehl zu geben, Herr Pastor. Das ist geregelt. Das weiß kein Mensch, Herr Pastor, ob die Richtigen getroffen werden. Es ist schade um die Menschen. Strindberg. Es ist schade um die Menschen. Katrin hat von Ihnen erzählt. Im Gymnasium musste ich einmal aus der Klasse gehen. Und für den Rest der Stunde draußen im Korridor warten. Weil ich gefragt hatte, ob es im Styx denn auch Fische gäbe. Das hielt ich für eine sachliche Frage. Aber weil die ganze Klasse laut lachte, war der Professor beleidigt. Er wusste es auch nicht. Es gibt keine. Damals im Antiquariat, als Sie gekommen sind, um zu prüfen, ob Katrin denn wirklich da arbeitet, und zum Beispiel, ob sie Bescheid weiß im Katalog unter dem Stichwort Anarchismus. Daran erinnern Sie sich also? Ich hatte plötzlich zum ersten Mal das Gefühl, Katrin ekelt sich vor mir. Daran erinnert man sich natürlich. Herr Proll, haben Sie gelebt? Oh ja. Manchmal. Hier gibt's keine Erwartung mehr, das ist der Unterschied. Auch keine Furcht, keine Zukunft. Und das ist, warum alles in allem so nichtig erscheint, wenn es zu Ende ist, ein für allemal. Kathrin hat sie geliebt. Wohin, Jonas, willst du gehen? Hier lernst du niemanden kennen, den du nicht schon kennst. Bakunin. Und wie sie alle heißen, du wirst sie nie kennenlernen. Mann, sie haben Zeit. So hast du das Gewehr geladen, Carlos. Unser englisches Gewehr. Ich bin dabei gewesen, als du gefallen bist. November 37. Später habe ich einmal euer Dorf besucht, unsere Stellung dort. Aber davon ist nichts mehr zu sehen. Sie haben noch ein Foto von dir, ein kleines und ganz vergilbt. So wie du jetzt da sitzt. Du glaubst an Stalin. Ich habe dich 32 Jahre überlebt. Aber deine Schwestern haben mich trotzdem noch erkannt, dein jüngerer Bruder, der dich begraben hat. Viele von euch sind erschossen worden, als sie kein Gewehr mehr hatten. Andere sind im Gefängnis gestorben. Einige an der Folter. Die Revolution kommt. Das ist einer Minderheit bewusst. Die Mehrheit bestätigt es durch ihre Angst. Die Revolution, die kommen wird, macht uns unsterblich. Auch wenn wir sie nicht erleben. Mein Gedächtnis ist aufgebraucht. Die Rolle meines Lebens spielen jetzt andere. Und langsam verleiden die Toten sich selbst. Es wird kommen ein Licht. Anders, als wir es je gesehen. Und eine Geburt ohne Fleisch. Anders als nach unserer ersten Geburt werden wir sein, weil wir gewesen sind. Und ohne Todesfurcht werden wir sein, geboren in Ewigkeit. Väterchen, die Ewigkeit ist banal. Es ist schon wieder April. Das dritte Bild. Francine, sag etwas. Vor uns die schwarze Renaissance, das Gitter vom Park, das habe ich nicht vergessen. Die Spitzen des Gitters sind vergoldet. Hingegen hätte ich gewettet, es war eine Bank aus Gusseisen und Holz. Und in der Ferne die Verkehrsampel. Stille bei Rot, Betöse bei Grün. Du brauchst mich nicht zu begleiten, Roger. So hast du gesagt. Manchmal hasse ich dich, Roger. Aber ich werde nie vergessen, Roger, dass ich dich einmal sehr geliebt habe. So hast du gesagt. Wir hätten nie zusammen wohnen sollen. Um diese Zeit fährt überhaupt kein Zug. Was willst du am Bahnhof um diese Zeit? Ich sehe nicht ein, warum du nicht ins Hotel kommst, um dich auszuruhen, bis dein Zug fährt. So hast du gesagt. Und ich habe befunden, es sei richtig, nicht ins Hotel zu gehen mit dir, sondern zum Bahnhof. Und dann haben wir uns nie wieder gesehen. Deine Familie betrachtet mich sozusagen als deinen Mörder. So habe ich es auf Umwegen gehört. Andere hier nicht ganz so weit. Nur haben sie gemeint, sie müssen Partei ergreifen, unsere Freunde. Wer Francine verehrt, der muss mich verdammen. Ab und zu ist es auch komisch gewesen, ihr Schweigen, sobald ich deinen Namen ausgesprochen habe. Was sie wissen über unsere Geschichte, das habe ich nie erfahren. Sie haben ja Takt, die meisten. Damals habe ich auf einige Bekanntschaften verzichtet. Du sollst darum gebeten haben, dass mein Name in deiner Gegenwart nicht mehr erwähnt wird. Ein Jahr später habe ich geheiratet. Du hast Ann nie gesehen. Ich habe sie in Texas kennengelernt und wir haben ein Kind. Vielleicht hast du davon gehört. Jetzt geht der Bub zur Schule. Na, sag etwas, Francine, von dir. Wahrscheinlich haben wir nach unserer Trennung dasselbe gemacht. Du hast dir Recht gegeben, ich habe mir Recht gegeben. Der Rest ist Bitterkeit. Wenn sie jetzt durch diese Allee käme, es würde Ann nicht überraschen, dass ich mit dir rede. Am Anfang war sie eifersüchtig, weil ich mich immer vor Francine gerechtfertigt habe, oft stundenlang. Und ich widerspreche nicht ihr, so mein Ziel, sondern dir. Das ist für Ann nicht leicht gewesen. Später habe ich das begriffen. Auch wenn ich deinen Namen nie wieder erwähnt habe, sie spürt deutlich deine Gegenwart. Ann ist Fotografin. Sie ist 4 Jahre jünger als du. Das heißt, gewesen. Jetzt ist Ann schon etwas älter als du. Das ist alles merkwürdig. Einmal habe ich dich übrigens noch gesehen. Ungefähr so nah wie jetzt. Ich glaube nicht, dass ich mich getäuscht habe. Du standest auf der anderen Rolltreppe. Das war in Berlin, Station Zoo. Vormittags. Kann das stimmen? Ich fuhr hinunter und du fuhrst hinauf. Die Hand am Geländer. Allein. Und du blicktest vor dich hin. Nicht gerade heiter, aber auch nicht unglücklich. Du dachtest. Nachher fand ich es richtig, dass ich da nicht gerufen habe, Francine. Oder hast du mich erkannt? Ich habe nie dein Grab besucht. Le Monde. Merci. Du hast eine Zeitung gekauft. Ja, um nach unserer Trennung, wenn du allein im Hotelzimmer bist, eine Lektüre zu haben. Wieso haben wir uns getrennt? Vietnam. Du hast den Ausgang eher gewusst als ich. Aber du hast ihn nicht mehr erlebt. Die Geschichte hat dir recht gegeben. Wenn ich heute über Chile lese, so weiß ich, was Francine dazu denkt. Ernst Bloch ist auch gestorben. Die Zukunft gehört der Angst. Gehen wir. Später habe ich eine Erklärung gehört von anderen Leuten. Das erfinden die anderen nicht. Das kann nur aus deinem Hirn gekommen sein. Dass ich Francine 3 Jahre lang erpresst habe mit Selbstmorddrohungen. Francine? Habe ich das? Vielleicht hast du in meinen Schubladen gewühlt. Ich weiß es nicht, aber einen Revolver hast du nicht gefunden. Ich hatte keinen. Ein Sprung von unserem Balkon hätte ja auch genügt. Nur habe ich nie mit solchem Unsinn gedroht. Ich bin in die Dolomiten gegangen, das ist wahr, aber nicht um zu drohen, glaube ich. Und was sonst? Einmal nach einem Fest, als man getrunken hat, habe ich mich als Fassadenkletterer versucht. War das Erpressung? Ich finde es infam, wenn du das erzählt hast, Francine, als unsere Geschichte. Dass ich dich 3 Jahre lang erpresst habe mit Selbstmordtoren. So hast du geraucht. Und gelegentlich werden wir frieren. Später kommt der Gendarm, der sich wundert, dass wir nicht ins Bett gehen. Das habe ich nie vergessen, wie du sagst. Nous attendons le matin, monsieur. Und wie er grüßt mit der Hand an der Mütze. Und später, als kein Verkehr mehr ist, hören wir die Sirenen einer Ambulanz in der Ferne. Sag etwas, Francine. Eine Zeit lang nach deinem Tod habe ich es mit Schuldbewusstsein versucht. Ich habe dich zu meiner Richterin gemacht, damit du sprichst. Aber du hörst nicht, wenn ich beichte. Und du siehst mich an, als sei es ausgeschlossen, dass ich hier eine Einsicht habe. Du schweigst. Oder du wiederholst nur, was du damals gesagt hast auf dieser Bank. Wir hätten nie zusammen wohnen sollen. Weißt du, was ich manchmal gedacht habe? Francine liebt ihre Liebe. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Mann, der ihr begegnet. Francine gehört zu den großen Liebenden. Sie liebt ihre Verzückung, ihre Angst und ihre Sehnsucht und ihre Bitternis, ihre Hingabe im Übermut. Der Mann, der das auf sich bezieht, ist selber schuld. Francine ist nicht in sich selbst verliebt, das meine ich nicht. Sie liebt. Wie die portugiesische Nonne. Sie liebt ihre Liebe. Ich werde arbeiten. So hast du gesagt. Viel arbeiten. So hast du gesagt und ich habe verstanden, unsere Trennung ist beschlossen, was immer wir noch reden in dieser Nacht. Warum hast du unser Kind nicht gewollt? Du hast ja nie ein Kind bekommen. So viel ich weiß. Und später hatte ich plötzlich den Verdacht, die in Genf damals haben gepfuscht. Francine, ist das so? Es ist 2 Uhr, Roger, und schon die letzte Nacht haben wir kaum geschlafen. Lass uns vernünftig sein. So hast du gesagt. Was willst du am Bahnhof um diese Zeit? Ich sehe nicht ein, warum du nicht ins Hotel kommst, um dich auszuruhen, Roger, bis dein Zug fährt. Was geschieht jetzt mit der Wohnung? Du hast die Trennung ausgesprochen, Roger, gestern Nacht. Einmal hast du mehr Mut gezeigt als ich. Und dafür bin ich dir dankbar. So hast du gesagt. Wenn du getrunken hast. Nachher erinnerst du dich nie, was du gesagt hast. Wir haben beide getrunken. Was habe ich gesagt, Francine? Roger, ich fordere nichts. So hast du gesagt. Ich kann bei Marie-Louise wohnen, jederzeit. Aber wie stellst du dir vor, dass ich arbeite in ihrer Mansarde? Roger, du hast mir nie geholfen. Du redest wie ein Inhaber. Überschreiben. So sagst du, ich schenke dir die Wohnung. Das kostet uns eine Viertelstunde beim Notar und die Wohnung ist dein Eigentum. Inbegriffen die Möbel. Das habe ich gesagt. Sofort redest du von Notar. Roger, ich habe nur eine Bitte. Daran habe ich mich gehalten. Ich habe nicht nach deiner neuen Adresse geforscht. Ich bin nicht eines Tages vor deiner Tür gestanden. Ich habe nicht geklingelt. Was soll ich allein in 6 Zimmern? Wie kannst du fragen, was ich arbeiten werde? Und dabei rede ich seit einem Jahr über meine Habilitation. Du nimmst meine Arbeit nicht ernst. Mach dir keine Sorgen um mich. Das ist es nicht, was ich brauche, deine Sorge. Ich kann Fahrpläne lesen. Was ich aus unserer Wohnung brauche? Meine Bücher. Sonst nichts. Vor allem die Lexika und meine Kleider. Die hast du holen lassen. Wenn Post für mich kommt. Die habe ich immer an Marie-Louise geschickt, wie vereinbart. Schau mich nicht an wie ein Schäferhund. Du wirst nach Austin gehen. Und wir werden froh sein, du wie ich. Dass wir einander nichts mehr beweisen müssen. Ich bin nach Austin gegangen. Es ist besser, Roger, wenn wir uns nie wieder schreiben. Wenn wir uns das versprechen, Roger. Für alle Zukunft. Roger, du brauchst mich nicht. Wer hat damals die ganze Wohnung geweißelt, während du nach Triest gereist bist? Alle 6 Zimmer? Allein auf der Leiter? Was soll ich in Austin? Als wir zusammen die Wohnung gesucht haben, du wolltest eine große und alte Wohnung mit hohen Räumen. Und ich habe zugestimmt. Ja. In der Zuversicht, dass wir nicht irgendein Paar sind. Sondern Francine und Roger. Ja. Das sind wir ja auch. Roger, ich friere. Du willst, dass ich dich brauche. Das hältst du für deine Liebe. Wenn du Mut hast, so bin ich dir eine heimliche Last. Du hängst an mir, wenn du feige bist. Und dazu bin ich nicht da, Roger. Manchmal hasse ich dich. So hast du gesagt. Nous attendons le matin, monsieur. Hast du noch eine Zigarette? Es kommt vor, dass ich dich vergesse. Ich trage noch immer die Uhr, die Francine mir geschenkt hat. Sie erinnert mich aber nicht an dich. Und es gibt Orte, wo wir zusammen gewesen sind. Straßburg zum Beispiel. Das Münster erinnert mich an andere Münster. Nicht an Francine. Was kommt vor? Ich würde deine Handschrift nicht verwechseln mit einer anderen, wenn ich sie sehe. Das nicht. Nur sehe ich sie nicht vor mir. Und dein Körper? Der nackte Körper. Das ist schrecklich. Auf der Straße im Gedränge. Vor der Ampel sehe ich Haar, das genau dein Haar ist. Ich weiß, das ist nicht möglich. Und ich gehe nicht, wenn alle gehen. Ich warte, bis ich dich vergesse. Hast du Feuer? Manchmal träume ich von Francine. Immer bist du anders, als ich dich kenne. Meistens in einer Gesellschaft, die ich nicht kenne. Ich will dir dann zeigen, dass ich, wenn ich meine Arme ausstrecke, über die Dächer fliegen kann, was verboten ist. Manchmal bist du auch zärtlich, Francine. In meinen Träumen. Ich weiß, das ist keine Auskunft über dich. Nein, das alles ist keine Nachricht von dir. Vielleicht haben wir uns getrennt, um zu wissen, dass wir auch ohne einander sein können. Und das haben wir ja auch gekonnt, solange du gelebt hast. Bist du nach Hanoi gegangen? Du bist müde, Francine. Zum Umfallen. So hast du gesagt. Kennst du diesen Zettel? Wie das in meine Brieftasche gekommen ist, keine Ahnung. Ich bin eine Kinderzeichner. Ein Gitter. Aber nichts dahinter. Kann das von dir sein? Ich habe nie gesehen, dass du zeichnest. Vermutlich hast du gehört, dass ich sie einmal getroffen habe, deine Marie-Louise. Die Gesellschaft. Man stand an einem kalten Buffet und wahrscheinlich habe ich mich erkundigt, wie es Francine geht, sonst hätte ich das nicht zu hören bekommen. Sie haben nie jemand geliebt, Roger. Und sie werden auch nie jemand lieben. Ich habe angenommen, diese Erkenntnis komme von dir und bin gegangen. Würdest du das heute noch sagen? Von deinem Leben nach unserer Trennung in dieser Nacht weiß ich so viel wie nichts. Du bist in Paris geblieben, ich habe mein Versprechen gehalten, ich habe dich nicht gesucht, solange du gelebt hast. Das wäre ein Taxi gewesen. Roger, es ist 2 Uhr und schon die letzte Nacht haben wir kaum geschlafen. Lass uns vernünftig sein. Roger, halb drei. Als ich gehört habe von deiner Operation, der ersten, man hat nicht gewusst, dass ich Francine Corré kenne, und der Bericht war unverblümt. Damals habe ich dir geschrieben, aber den Brief nicht abgeschickt. Ich habe mich nicht getraut, Francine. Und dann, ein halbes Jahr später, war die Rede von Bestrahlung. Damals bin ich nach Paris geflogen. Aber draußen in Orly habe ich gewusst, eine weiße Nonne wird mir Bescheid geben, mein Besuch sei nicht erwünscht. Ich habe gewusst, Francine wird sterben. Sag etwas, Francine. Übrigens lebe ich wieder allein. Der Bub darf mich einmal im Monat besuchen, einmal im Jahr 14 Tage hintereinander. Und Anne lebt mit einem Mann. Vielleicht hat sie es sogar von mir gehört, was an einem kalten Buffet bei mich gesagt worden ist. Du hast nie jemand geliebt. Dein Spruch wirkt wie ein Kainszeichen. Was uns schon lange getrennt hat, darüber haben wir in dieser Nacht nicht geredet. Kein Wort. Nie. Wie irgendein Paar. Was haben wir geredet bis 3 Uhr? Dein Schweigen, Francine. Ich habe dein Schweigen verstanden, solange du gelebt hast. Nous attendons le matin, monsieur. Man soll nicht mit den Toten reden. Du brauchst mich nicht zu begleiten, Roger. Ich weiß, geradeaus, dann rechts durch das Tor und geradeaus und durch das andere Tor und geradeaus über die Brücke. Ich finde den Weg. Als ich die Nachricht bekommen habe, eine Drucksache übrigens, Text nach dem Geschmack deiner Familie. Bisher hätte es immerhin sein können, dass man sich nochmals begegnet. Zufällig. Du hast dein Wiedersehen nicht gesucht, ich weiß, Francine. Und ich habe mich nicht getraut. Plötzlich ist die Vorstellung, dass wir uns wiedersehen könnten, weg. Ich habe dich aber begleitet. Wir haben auch eine gute Zeit gehabt, Roger. Eine große. Ich habe geglaubt, wir zwei, du und ich, wir denken alles um. Alles. Und das muss es geben. Ein Paar, das sich als das erste Paar versteht. Als die Erfindung des Paares. Wir. Und die Welt kann sich stoßen an unserem Übermut. Aber sie kann uns nicht verletzen. Wir haben ja die Gnade erfahren. So habe ich geglaubt. Und wir haben gewusst, dass es da keinen Besitz gibt, sonst hätten wir geheiratet. Einmal am Anfang hast du gesagt, es gibt doch nichts, was sich nicht umdenken lässt. Und das war die Losung zwischen uns, Roger. Wir durften es nur niemand wissen lassen, dass wir, Roger und Francine, die Welt umdenken, inbegriffen ihrer Toten. Unsere Streitorgien, Roger. Ich war sicher, wir lieben mehr als uns. Du mich und ich dich, das ist allemal vertauschbar. Hast du gesagt. Was aber nicht vertauschbar ist, das hat uns zusammengeführt. Andere sind eben Mann und Frau, so fanden wir. Und wir sind es ja auch, aber obendrein. Zur Belohnung sozusagen. Und weißt du, Roger, unsere Verzweiflung damals war nie mies. Manchmal verdreht, aber mies nicht. Und so haben wir uns entsetzliche Sachen sagen können, was wir heute nicht mehr können. Damals haben wir die große Wohnung genommen. Wir haben Mist gebaut, Roger. Einmal ich und einmal du. Und beide zusammen. Aber daran haben wir geglaubt zu dieser Zeit. Du kannst umdenken. Ich kann umdenken. Wir sind nicht tot gewesen, Roger, das nicht. Wie jetzt. Und weißt du, wir sind aufeinander stolz gewesen. Wir sind uns nicht mit Güte begegnet und mit Mitleid und mit Anspruch auf Güte. Wir fühlten uns als zwei Ausgezeichnete. Ja, das meine ich. Ausgezeichnet. Ich durch dich und du durch mich. Wir haben keine Berge versetzt. Und du hast mich manchmal ausgelacht wegen meiner Erwartungen. Und weißt du, Roger, auch im Irrtum waren wir kühner. Wir haben die Zärtlichkeit nicht missbraucht, um uns voreinander zu verstecken, um uns zu versichern. Ja, Roger. Ja, so ist das gewesen. Eine Zeit lang. Sprich weiter. Roger, ich friere. Ich höre dir zu. Wenn ein Gedächtnis plötzlich allein auf der Welt ist, das wird nochmals eine Geschichte, Francine. Eine andere. Mein Bedürfnis, im Recht zu sein, ist weg, seit du gestorben bist. Und plötzlich gibt das Gedächtnis ganz andere Dinge frei, wenn ich dich vor mir sehe. Du mit deiner schmalen Stirne, mit den großen Zähnen. Du blondes Pferd, das eine Brille trägt. Und du mit deinen Wasseraugen. Übrigens gibt es sie nicht mehr, unsere Wohnung. Das Haus ist abgebrochen worden. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Person. Ich kenne sie kaum. Ein ehrgeiziges Mädchen. Sie bemüht sich um ein Stipendium, deswegen musste sie mit mir sprechen. Sie hatte eine Abtreibung, das müsste ich wissen, meinte sie, damit ich nicht meine, sie halte sich überhaupt nicht an Termine. Vielleicht hat ihre Offenheit mich verlegen gemacht. Sie legte Wert darauf, dass ich sie verstehe. Sie sagte, weil ich nicht weiß, wer der Vater ist. Bis dahin bin ich nie auf den Gedanken gekommen, das könnte auch unser Fall gewesen sein. Manchmal möchtest du mich schlagen, Roger, ins Gesicht. Das tust du nicht, weil du weißt, dass du mich dann zum letzten Mal gesehen hast. So hast du gesagt, Francine. Und dann hast du deine Handtasche genommen, ich hätte gewettet, eine blaue. Und dann bist du aufgestanden. Aber wir sind gegangen, ziemlich wortlos. Geradeaus, dann rechts durch das Tor und geradeaus und durch das andere Tor, dann geradeaus über die Brücke zu unserem weißen Hotel. Weißt du, dass es kein Foto von Francine gibt, das mich wirklich an dich erinnert? Ausgenommen ein Kinderfoto. Die kleine Francine, so wie ich dich ja nie gesehen habe, mit einem großen Schäferhund. Sag etwas. Als du einmal in Moskau gewesen bist, du hast erzählt, Lenin im Mausoleum, es sei dir auf der Stelle übel geworden. Es sei ein kluger Kopf, der seit 50 Jahren keine Erkenntnis mehr hat. Das ist es. Wir leben mit Toten. Und die denken nicht um. Ich freue mich auf Island mit dem Buch. Ich habe ihm erzählt, wie Vulkane und Gletscher entstehen und vergehen. Und jetzt muss ich den Beweis antreten, dass es das gibt. Er ist über das Märchenalter hinaus. In diesem Sommer gehen wir nach Island. 14 Tage mit Zelt und Schlafsack. Francine, sag etwas. Du brauchst mich nicht zu begleiten. Nein, Francine. Sag, was du damals nicht gesagt hast. Was du später gedacht hast, was du heute sagen würdest, was uns von unserer Geschichte erlöst, Francine. Roger, ich friere wirklich. Einmal vor Monaten hatte ich die Idee, ich muss mich in die Schläfe schießen, um Francine zu hören. Und du frierst auch. Francine, sag etwas. Sag etwas. Roger, wir haben alles gesagt. Haben wir? Ich habe dir gesagt, ich werde arbeiten. Oder ich gehe nach Hanoi, wenn das möglich ist, als Berichterstatter von der anderen Seite. Du hast die Trennung ausgesprochen, Roger. Einmal hast du mehr Mut gezeigt als ich. Und dafür bin ich dir dankbar. Wir hätten nie zusammen wohnen sollen. Wie kannst du fragen, was ich arbeiten werde? Und dabei rede ich seit einem Jahr über meine Habilitation. Du nimmst meine Arbeit nicht ernst. Schau mich nicht an wie ein Schäferhund. Du wirst nach Austin gehen. Und wir werden froh sein, du wie ich, dass wir einander nichts mehr beweisen müssen. Roger, du hast mir nie geholfen. Was soll ich allein in 6 Zimmern? Roger, du brauchst mich nicht. Mach dir keine Sorgen um mich. Das ist es nicht, was ich brauche, deine Sorge. Ich kann Fahrpläne lesen. Es ist besser, Roger, wenn wir uns nie wieder schreiben. Wenn wir uns das versprechen, Roger, für alle Zukunft. Wir haben auch eine gute Zeit gehabt, Roger. Sprich weiter. Was ich aus unserer Wohnung brauche? Meine Bücher. Sonst nichts. Vor allem die Lexika und meine Kleider. Roger, ich fordere nichts. Als wir zusammen die Wohnung gesucht haben, du wolltest eine große und alte Wohnung mit hohen Räumen. Und ich habe zugestimmt. Ja. In der Zuversicht, dass wir nicht irgendein Paar sind. Sofort redest du von Notar. Roger, ich habe nur eine Bitte. Dass du dich nie nach meiner Adresse erkundigst. Versprichst du mir das? Ich will nicht, dass du eines Tages vor meiner Türe stehst und klingelst. Roger, ich friere. Du willst, dass ich dich brauche. Das hältst du für deine Liebe. Wenn du Mut hast, so bin ich dir eine heimliche Last. Du hängst an mir, wenn du feige bist. Und dazu bin ich nicht da, Roger. Was soll ich in Austin? Manchmal hasse ich dich, Roger. Aber ich werde nie vergessen, Roger, dass ich dich einmal sehr geliebt habe. Sprich weiter. Sprich weiter. Du hast nie jemand geliebt. Dazu bist du nicht imstande, Roger. Und du wirst auch nie jemand lieben. Das also bleibt. Triptychon, drei szenische Bilder von Max Frisch, als Hörspiel eingerichtet und inszeniert von Walter Adler. Es sprachen Antje Hagen, Josef Meiner-Zagen, Rudolf Lieke, Kurt Bock, Gerd Brasch, Lothar Ostermann, Lola Mütel, Dieter Borsche, Gisela Keiner, Wolfgang Forrester, Christian Brückner, Margit Karstensen, Heinz Schacht, Hans-Karl Friedrich, Gerd Hauke, Manuela Alfons, Fritz Lichtenhahn, Ernst Jacobi, Wolf Martinsen, Edith Herdegen, Wolfgang Reinsch, Erwin Schastock, Michael Thomas und Matthias Ponier. Die Musik schrieb Peter Zwetkow, Regieassistenz Angeli Backhausen, Ton und Technik Bodo Heinemann und Susanne Friedrich. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 1979, zusammen mit dem Sender Freies Berlin, dem Süddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk.